Sei nicht so traurig, sei nicht so mutlos, ich verstehe dich. Man fühlt sich oft einsam unter all diesen Menschen. Ist man oft nur ganz allein, ein Schatten tief in dir macht dich scheu und klein. Zeig mir ein Lächeln, sei doch nicht traurig, und ich weiß nicht mehr, wie lange es her ist. Seit du einst gelacht hast, wird das Leben dir auch zu schwer. Ich steh zu dir, denn ich bin immer bei dir. Bist wie ein Regenbogen nach dem Sturm, ein bunter Regenbogen mit all seinen Farben. So hab keine Angst, dass man ihn sieht, den Regenbogen, Regenbogen, so wunderbar. Du bist der Regenbogen nach dem Sturm, ein bunter Regenbogen mit all seinen Farben. So hab keine Angst, dass man ihn sieht, den Regenbogen, Regenbogen, so wunderbar. Im hellen Licht dort, den du, ja genau du. Ich möchte mich herzlich dafür bedanken, dass du es bis hierhin geschafft hast. Wenn es dir gefallen hat, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Wenn es dir natürlich nicht gefallen hat, dann lass mir auch gerne einen Daumen nach unten da. Ansonsten würde ich mich auch sehr darüber freuen, wenn du mich abonnieren würdest und mich empfehlen würdest. Vielen Dank, ciao.